Die Massenkundgebungen der Bezirke Südpyongan, Nordpyongan und Südhamgyong für die konsequente Durchsetzung der programmatischen Aufgaben aus der Neujahrsansprache 2017 von Genossin Kim Jong-un fanden am 6. Januar statt. Daran nahmen teil die Mitarbeiter der regionalen Partei, Markt- und Wirtschaftsorgane, Massenorganisationen, Fabriken und Werke, Landwirtschaftsbetriebe, Universitäten und Hochschulen, die Werktätigen und Jugendlichen. Die Referenten und die Redner betonten, die Neujahrsansprache von Kim Jong-un sei eine wertvolle Richtschnur als ein Banner des Sieges, mit der man die außerordentlich gehobene, unbeugsame Geisteskraft und die revolutionäre Stimmung der ganzen Armee und des ganzen Volkes weiter entfalten und somit das bedeutsame Jahr 2017 mit nationalen Ereignissen und Heldentaten glorifizieren könne. Alle Mitarbeiter, Parteimitglieder und Werktätigen sollten die Neujahrsansprache von Kim Jong-un als Motto ihres Lebens und Handelns betrachten und in der gesamten nationalen Generaloffensive für die Glorifizierung dieses bedeutsamen Jahres zu einem Jahr des großen Sieges die Schöpfer der Helden und Wundertaten werden. Dann gab es Massendemonstrationen.